unscheinbar. Sind alle Häuser finster und stumm. Dreh dich noch einmal nach mir. Einmal für dich. Einmal für mich. Sind alle Wege öde und leer. Lauf noch ein bisschen neben mir her. Einmal für dich, einmal für mich. Wo ist der Gott, der uns liebt? Ist der Mensch, der uns trank? Ist die Flasche, die uns wärmt, wenn der Morgen graut? Vor der ersten Straßenbahn sind die Gedanken müde und schwer. Ein Stern fällt ins Wasser und der Mond hinterher. Einmal für dich, einmal für mich. Ist der Gott, der uns liebt? Ist der Mensch, der uns trank? Ist die Flasche, die uns wärmt, wenn der Morgen graut? Noch einmal nach mir um. Lauf noch ein bisschen neben mir her. Ein Stern fällt ins Wasser und der Mond hinterher. Einmal für dich, einmal für mich.